Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Pass auf, kleines Ich, werd nicht groß. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Ich, werd nicht groß.